Berlin, Los Angeles, Schatten in der Nacht, 9 zu 9 und 2, die Stadt hält den Atem an, Josh und Josie verschwunden im Licht, Luigi Althöfer, der Name brennt wie ein Bericht, Entführung, Dezember, ein Schrei durch die Straßen, Babys im Flugzeug, Geschichte im Rasen, Raff im Echo, Bomben im Traum, die Welt in Gefahr, ein schicksalhafter Raum. Oh. Ricky, Ricky, Akte im Feuer. Oh. Alte Verschatten im Schleier. Josh und Josie, Stimmen im Beat. Die Vergangenheit tanzt, die Zukunft flieht. Die Akte, Ricky, Alte Ver. Ricky Althöfer, ein Song, der weiter kracht.